dem gigantischen amerikanischen Staatenkoloss mit seinen enormen Reichtümern einer jungfräulichen Erde ist schwerer beizukommen als dem eingezwängten Deutschen Reich. Wenn jemals auch hier die Würfel und die letzten Entscheidungen rollen würden, wäre England, wenn auf sich allein gestellt, dem Verhängnis geweiht. So greift man begierig nach der gelben Faust und klammert sich an einen Bund, der rassisch bedacht vielleicht unverantwortlich, staatspolitisch jedoch die einzige Möglichkeit der Stärkung der britischen Weltstellung gegenüber dem emporstrebenden amerikanischen Kontinent darstellt. Während sich also die englische Staatsleitung trotz des gemeinsamen Kampfes auf den europäischen Schlachtfeldern nicht entschließen wollte, den Bund mit den asiatischen Partnern zu lockern, fiel die gesamte jüdische Presse diesem Bunde in den Rücken. Wie ist es möglich, dass die jüdischen Organe bis 1918 die getreuen Schildträger des britischen Kampfes gegen das Deutsche Reich nun auf einmal Treubruch üben und eigene Wege gehen? Die Vernichtung Deutschlands war nicht englisches, sondern in erster Linie jüdisches Interesse. Genauso wie auch heute eine Vernichtung Japans weniger britisch-staatlichen Interessen dient, als den weit ausgreifenden Wünschen der Leiter des erhofften jüdischen Weltreichs. Während sich England um die Erhaltung seiner Stellung auf dieser Welt abmüht, organisiert der Jude seinen Angriff zur Eroberung derselben. Er sieht die heutigen europäischen Staaten bereits als willenlose Werkzeuge in seiner Faust, sei es auf dem Umweg einer sogenannten westlichen Demokratie oder in der Form der direkten Beherrschung durch russischen Bolschewismus. Aber nicht nur die alte Welt hält er so umgarnt, sondern auch der neuen droht das gleiche Schicksal. Juden sind die Regenten der Börsenkräfte der amerikanischen Union. Jedes Jahr lässt sie mehr zum Kontrollherrn der Arbeitskraft eines 120 Millionen Volkes aufsteigen. Nur ganz wenige stehen heute noch zu ihrem Zorne ganz unabhängig da. In gerissener Geschicklichkeit kneten sie die öffentliche Meinung und formen aus ihr das Instrument eines Kampfes für die eigene Zukunft. Schon glauben die größten Köpfe der Judenheit, die Erfüllung ihres testamentarischen Wahlspruches des großen Völkerfraßes herannahen zu sehen. Innerhalb dieser großen Herde entnationalisierter Kolonialgebiete könnte ein einziger unabhängiger Staat das ganze Werk in letzter Stunde noch zum Falle bringen. Denn eine bolschewisierte Welt vermag nur zu bestehen, wenn sie alles umfasst. Bleibt auch nur ein Staat in seiner nationalen Kraft und Größe erhalten, wird und muss das jüdische Weltsatrappenreich wie jede Tyrannei auf dieser Welt der Kraft des nationalen Gedankens erliegen. Nun weiß der Jude zu genau, dass er in seiner tausendjährigen Anpassung wohl europäische Völker zu unterhöhlen und zu geschlechtslosen Bastarden zu erziehen vermag, allein einem asiatischen Nationalstaat von der Art Japans dieses Schicksal kaum zuzufügen in der Lage wäre. Er mag heute den Deutschen und den Engländer, Amerikaner und Franzosen mimen, zum gelben Asiaten fehlen ihm die Brücken. So sucht er den japanischen Nationalstaat noch mit der Kraft ähnlicher Gebilde von heute zu brechen, um sich des gefährlichen Widersachers zu entledigen, ehe in seiner Faust die letzte staatliche Macht zu einer Despotie für über wehrlose Wesen verwandelt wird. Er scheut in seinem tausendjährigen Judenreich einen japanischen Nationalstaat und wünscht deshalb seine Vernichtung noch vor Begründung seiner eigenen Diktatur. So hetzt er heute die Völker gegen Japan wie einst gegen Deutschland, und so kann es kommen, dass während die britische Staatskunst noch auf das Bündnis mit Japan zu bauen versucht, die britisch-jüdische Presse bereits den Kampf gegen den Bundesgenossen fordert und unter der Proklamation der Demokratie und unter dem Schlachtruf »Nieder mit dem japanischen Militarismus und Kaiserismus« den Vernichtungskrieg vorbereitet. So ist der Jude heute in England unbotmäßig geworden. Der Kampf gegen die jüdische Weltgefahr wird damit auch dort beginnen. Und wieder hat gerade die nationalsozialistische Bewegung ihre gewaltigste Aufgabe zu erfüllen. Sie muss dem Volke die Augen öffnen über die fremden Nationen und muss dem wahren Feind unserer heutigen Welt immer und immer wieder in Erinnerung bringen. anstelle des Hasses gegen Arier, von denen uns fast alles trennen kann, mit denen uns jedoch gemeinsames Blut oder die große Linie einer zusammengehörigen Kultur verbindet, muss sie den bösen Feind der Menschheit als den wirklichen Urheber allen Leides, dem allgemeinen Zorne, weihen. Sorgen aber muss sie dafür, dass wenigstens in unserem Land der tödliche Gegner erkannt und der Kampf gegen ihn als leuchtendes Zeichen einer lichteren Zeit auch den anderen Völkern den Weg weisen möge zum Heil einer ringenden arischen Menschheit. Im Übrigen mag dann die Vernunft unsere Leiterin sein, der Wille unsere Kraft, die heilige Pflicht so zu handeln gebe uns die Beharrlichkeit und höchster Schirmherr bleibe unser Glaube.